SWR Kultur. Hörspiel. Heute jährt sich der Todestag des deutschen Schriftstellers, Bildhauers, Malers und Grafikers Günter Grass zum 10. Mal. Aus diesem Anlass bringt SWR Kultur das Hörspiel Hochwasser nach Grass' gleichnamigen Theaterstück. Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren. Nach einer Steinmetzlehre studierte er Grafik und Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1959 erschien sein Debütroman Die Blechtrommel, mit dem er seinen literarischen Durchbruch hatte. 1999 erhielt er den Literaturnobelpreis für sein Lebenswerk. Günter Grass starb am 13. April 2015 in Lübeck. Hochwasser, ein Stück in zwei Akten, wurde im Januar 1957 in Frankfurt uraufgeführt. Darin thematisiert Grass die Fähigkeit des Menschen, sich mit Katastrophen zu arrangieren und seine Unfähigkeit, aus ihnen zu lernen. Ein Hochwasser hält die Menschen im Haus fest. Unten im Keller versuchen Archibald Noah und seine Schwägerin Betty, die Fotoalben, Kisten und eine Sammlung von Tintenfässern zu retten. Tochter Jutta und der Schwiegersohn befinden sich im ersten Stock. Unter dem Dach palavern die Ratten Perle und Strich. Aus einer der Fotokisten taucht plötzlich der verschollene Sohn Leo mit seinem Freund Kongo auf, respektlos gegenüber den Alten und voller wilder Abenteuergeschichten. In der Inszenierung von Martin Walser hören Sie Annemarie Holz, Johanna von Kotschian, Fritz Albrecht und andere. Die Komposition stammt von Rolf Unkel. Hochwasser. Ein Stück in zwei Akten. Von Günter Grass. Aber wir werden uns noch erkälten. Ja, es muss doch sein, Betty. Aber du hast nun doch schon den größten Teil deiner Sammlung oben. Und, also bloß, und ich habe dir wirklich geholfen. Ja, bloß die Kiste noch. Bester Noah, glauben wir, sie ist zu schwer. Aber es ist sicher ein Teil der Burgundischen dabei. Die seltensten Stücke. Das weißt du doch nicht. Das kannst du doch gar nicht wissen. Genauso könnte auch ich weiß nicht, was alles drinnen sein. Sieh nur dieses Foto von Leo. Ach, Leo, Leo. Die Ugen, die sollten jetzt endlich kommen und helfen. Ein bildschönes Kind war er. Und schlau. Weißt du noch, als wir mit Erna... Ach, meine Frau war nicht dabei. Nie war sie dabei. Gut, gut. Vielleicht war sie eben damals schon etwas kränklich. Auf jeden Fall waren wir in Stegen am Strand und Leo sah auf einmal die Dame mit dem blau-rot gestreiften... Ja, gewiss, Betty. Aber hier ist wirklich nicht der geeignete Platz und auch nicht die rechte Zeit. Sie sollen jetzt kommen und helfen. Hallo! Hallo! Sie werden kaum etwas hören. Sie wollen nicht. Die liegen nur herum und haben sich. Du bist so hart, sie sind doch jung. Du, es ist so kühl hier, wirklich. Alles wird verderben. All meine Arbeit, jahrelang. Ein halbes Menschenalter Mühe und Geduld und viele Reisen. Ja, viele Reisen, lange Reisen waren nötig. Ja, das muss man dir lassen. Es hat viel Fleiß gebraucht. Und das für Tintenfässer. Ach, du redest, wie du es verstehst. Hier, dieses Glas. Ein Rest hellvioletter Tinte blieb noch drin. Natürlich ist sie heute trocken und hart. Ja, und weißt du auch, wer hier in seine Feder tauchte? In dieses zierliche Behältnis? Luise. Als sie auf der Flucht hier durchkam, übernachtete und mehrere Briefe schrieb. Aber man sagt doch... Ja, ich weiß, man sagt, es seien nur persönliche Briefe gewesen und sie hätte sie am selben Abend zerrissen. Vielleicht haben die Leute recht. Einerlei. Sie war eine wahrhafte Königin. Das war sie allerdings. Ja, und wir plaudern und das Wasser steigt. Du hast recht. Ach, und kühl ist es. Wir sollten... Sie sollten jetzt kommen. Sie denken nur an sich. Nur an sich. Die Schallplatten haben sie hochgetragen. Einige alte illustrierte Zeitungen, den harten Kasten Bier. Und die Weggläser nur. Du darfst nicht ungerecht sein. So, ich darf nicht ungerecht sein. Warum nicht? Sag mir, warum darf ich nicht ungerecht sein? Hä? Warum nicht? Noah. Wer fragt nach mir? Wer hilft mir? Oben liegen sie und vermischen sich. Und du blätterst in diesen Alben und zeigst mir Fotos von meinen Kindern. Fotos! Sie sollen selber kommen und helfen sollen sie. Hallo! Kinder! Hallo! Du bist außer dir. Ach ja, verzeih. Ich sollte mehr auf mich Acht geben. Das solltest du wirklich, mein Bester. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Eben. Aber warum kommen Sie denn nicht? Sie wissen es doch, es verdirbt hier alles. Die Aufschriften werden sich lösen und verlöschen. Aber später, hinterher, kannst du ja alles wieder neu beschriften. Später? Wer weiß, was dann ist. Wie? Wer weiß, was dann? Ja, meine Beste. Wir müssen doch alle einmal, nicht wahr? Aber Noah... Wir müssen mit allem rechnen. Nur dieses hier, mein Werk. Sicher, es ist nichts Großes. Nur Tintenfässer, wie du zu sagen pflegst. Aber es hat seine Bedeutung. Glaub mir, Betty, diese meine Arbeit darf nicht umsonst gewesen sein. Seit Montag steigt es wieder, das Wasser. Aber die da oben, nichts wissen sie. Denken Regen, das ist so ein Geräusch, eine Art Schallplatte mit Sprung, die immer dasselbe plärrt, die man, wenn man satt hat, einfach abstellt. Ha, verstehst du? Den Regen wollen sie abstellen. Dass ich nicht lache. Nun ja, du hast schon recht. Du verstehst mich. Ach, wir können sie einfach nicht hier stehen lassen. Es würde alles verderben. Vielleicht sind auch noch Fotos in der Kiste. Sicher sogar. Fotos von Leo, deinem Liebling. Was meinst du wirklich? Ja. Hier in der Kiste? Ja, aber da müssen wir ja sofort. Natürlich. Kinder, hallo. Du, deine Tante ruft. Lass sie doch. Meinst du, soll man nachsehen? Könnte da irgendwas los sein? Sollte auch schon los sein. Können ja raufkommen, wenn sie wollen. Vielleicht gehe ich doch mal schnell. Nein, bleib hier und fang schon an mit dem Quatsch. Gut, wenn du meinst. Aber glaub mir, das ist nicht nur irgend so ein Quatsch. Die Sache ist vollkommen in Ordnung. Ich kann dir nachher haargenau die Zahl sagen. Aber du musst ziemlich aufpassen. Schon gut, fang endlich an. Also hier, Daumen. Daumen. Nein, nichts sagen. Ja, doch, ja. Warum bist du nur so gereizt? Also, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Hast du? Gut, weiter. Kleiner Finger, jetzt zurück. Ringfinger, zwei übersprungen. Warum? Nur weil das mal so ist, passt doch auf, ja? Zwei übersprungen. Jetzt musst du dir was denken. Hab ich. Und außerdem eine Zahl, die dazu passt. Gut, auch das noch. Also, jetzt wieder von vorn, ja? Daumen. Daumen. Passt doch auf, sag. Ja, doch, verdammt. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Faust. Was hast du dir gedacht? Sag ich nicht. Muss ich aber wissen, wenn ich die Zahl nachher raten soll. Sonst hat das doch... Ich will nicht. Du sag doch. Ich denke, du weißt alles. Bist doch sonst ein ganz heller Junge, oder? Ein Kerl wie du, mit solchem Vater. Sag mal, warum bist du eigentlich nicht mit deinem Alten mitgefahren, als das hier losging? Wärst jetzt schön auf dem Trocknen und brauchtest nicht so zu frieren. Ich friere nicht. Sag nun, bitte. Was hast du gedacht vorhin? Also ist das ein Spiel oder nicht? Oder willst du bloß wieder mal überall rumschnüffeln? Hast doch gesagt, damit kann man alles ganz genau nachrechnen. Ja, natürlich, klar doch, aber erst muss ich mal wissen, was du gedacht hast. Sag ich aber nicht. Sei doch kein Spielverderber. Damit gar nichts zu tun, ich will einfach nicht. Sowas gibt's. Oder etwa nicht. Gut. Du willst nicht. Aber wenn ich dich nun bitte... Ach, hör auf! Ich liebe dich doch. Weiß, ich wissen alle Leute. Wenn es noch eine Zeitung gäbe, würde es prompt drinstehen. Nur sag es doch. Nein. Gut, dann rate ich eben. Wenn du willst, bitte. Du hast an mich gedacht. Nicht im Geringsten. Dann hast du an vorhin gedacht, an heute früh. Längst vergessen. Du hast gedacht, du bekommst vielleicht ein Kind, weil deine Tage noch Quatsch. Nicht... Ach, Quatsch. Nur sag es doch. Interessiert dich das so? Kann dir doch vollkommen egal sein. So. Meinst du? Naja. Nein. Weißt du, ich werde immer fragen. Ich muss alles wissen, alles, was du denkst, alles. Wenn du hier stehst und in den Spiegel siehst, dabei siehst du gar nicht in den Spiegel, du guckst einfach durch. Oder wenn du auf dem Tisch rumtrommelst oder mit deinen Zähnen in einen Apfel beißt oder wenn du nichts tust, einfach nur da bist. Jedenfalls muss ich immer denken, was denkst du dabei? Gehst du zum Schrank, was denkst du dabei? Ziehst du dir immer wieder diesen verwaschenen Pullover an, was denkst du dabei? Bitte, bitte, nun sag doch jetzt, ja, was hast du gedacht? Ich habe gedacht, wie lange wird es noch regnen? Und was ist das? Regen. Ich sehe Striche von oben nach unten. Oder auch von unten nach oben. Ich kann das nicht mehr unterscheiden. Mehr. Du hast noch mehr gedacht. Ich habe gedacht, wie hoch muss das Wasser noch steigen, damit du still wirst. Ganz klein, so klein und hässlich musst du erst mal werden, sonst wird das nichts mit dir. Kannst mir schon glauben. Ach, ich leg mich hin. Warum soll ich mich nicht was hinlegen? Was ändert das schon, wenn ich da stehe, vor oder hinter diesem verfluchten, nasskalten Vorhang? Ist dir nicht gut, Jutta? Ach, was, ich leg mich einfach hin. Hast du was dagegen? Also, Kann ich nicht zu dir reden? Nein, kannst ja doch nicht ruhig liegen. Ich muss mal wissen, wo du das alles herholst aus der Marmelade, bestimmt nicht. Du wirst noch mal dusselig werden, wenn du so weitermachst. Früher hast du doch ganz anders gesprochen. Konntest nicht genug bekommen, als wir die 3 Wochen an der See waren. Ja, früher. Das war auch was anderes. Wieso? Bist du vielleicht nicht mehr zufrieden mit mir? Still. Hörst du nichts? Auf dem Dach? Nichts. Wirklich nichts. Nur mein Blut höre ich. Immer höre ich mein Blut. Und wenn ich... Ach, ich scheiß auf dein Blut! Da pfeift doch was oben. Ganz deutlich. Mensch, da ist doch wer oben. Ach so, das sind die Ratten. Früher waren sie im Keller, jetzt sind sie auf dem Dach. Ich komme mir bald vor wie ein Vogel. Bloß singen kannst du noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wenn das so weitergeht, dann lege ich noch mal Eier und fange an zu brüten. Ach, verdammt, das sieht aus wie Bindfäden. Du, ich möchte durchbeißen. Na, beiß doch, wenn du Lust hast. Aber verschluck dich nicht, sonst kriegst du noch ein Bandwurm. Das fehlt mir gerade noch. Ja. Wissen möchte ich bloß. Okay. Was das hier soll, möchtest du wissen, ja? Ja, ich auch. Wir sind doch keine Wasserratten. Womöglich müssen wir noch auf den Kamin rauf. Na, wenn schon. Der raucht dann auch nicht mehr. Das kannst du annehmen. Hm. Wer weiß, wo die anderen jetzt sind. Na, die wollten es ja immer besser wissen. Die dachten, sowas gibt's gar nicht. Vorhin trieb Muffel unten vorbei. Der sah wirklich sehr mitgenommen aus. Hm. Aber ich möchte bloß wissen... Was denn nun schon wieder? Ob hier auch Spatzen sind. Wieso? Willst du vielleicht doch fliegen lernen? Nee, das nicht, aber... Na, also... Komm, Perle, wir hauen ab. Wohin, Mann, wohin? Junges Geschütz, der ist da hinter dem Kamin. Sag mal, bist du denn auch ganz? Willst du dich denn vielleicht hier vermehren, hier auf dem Dach? Komm schon, Perle, mach keinen Quatsch, komm. Manchmal glaube ich, wir schwimmen. Dann denke ich, pass auf, jetzt gibt's gleich einen Ruck und wir sind da. Ganz gleich wo. Irgendwo, wo es schön ist. Java oder so. Oder tot sein. Das ist auch nicht schlecht. Oh Quatsch, die Toten sind Ausländer. Da habe ich nichts mit zu tun, oder du vielleicht? Was die reden, verstehen wir ja doch nicht. Willst du dich auch was hinlegen? Hen, ich habe dich was gefragt. Du sagst das immer einfach so hin. Und glaubst dann, es stimmt. Was denn? Jetzt eben mit dem Tod und so. Ach, dann hör aber auf. Du hast doch angefangen mit dem albernen Quatsch. Vielleicht hast du recht. Eben. Also was ist denn? Kommst du oder nicht? Lass mal, ist schon gut so. Denn nicht. Ich dachte, du wolltest so gern. Ist eigentlich vorbei jetzt. Kann mich aber trotzdem hinlegen, wenn du meinst. Weißt du, dieses Bild von Leo habe ich immer besonders geliebt. Da lacht er ein bisschen und sieht so richtig wie ein Junge aus. Das kam allerdings selten vor, dass er lachte. Du hast recht, er war ein ernstes Kind. Aber schlau. Schlau, sagst du? Nicht auch ein bisschen hinterhältig? So ein ganz klein bisschen falsch? Oder ganz einfach abgrundtief verdorben? Aber wie kannst du? Ich weiß, was du sagen willst. Er ist mein Sohn, willst du sagen. Na gut, er ist noch immer mein Sohn. Aber es war auch mein Sohn, der auf meinen Namen Schulden machte. Und der Skandal im Krankenhaus? Du hast ihn einfach zu kurz gehalten, Noah. Du warst zu streng, glaub mir. Ja. Ein Kind wie Leo braucht eine behutsame Hand. Solange Erna noch lebte... Sie ist auch nicht mit ihm fertig geworden. So oft hat sie mir gejammert und ihr Leid geklagt. Ach, hören wir auf damit. Er ist gegangen und hat selbst entschieden. Und wenn er nun auf einmal wiederkommt? Siehst du? Hier, gleich wird die Kiste unten feucht werden. Wir müssen es noch mal versuchen. Da hilft nichts, Betty. Aber das hat doch keinen Sinn. Du weißt doch, dass es keinen Sinn hat. Ja, dann rufe ich noch mal, oder? Bei dem Regen. Niemand hört etwas. Ach. Jutta! Jutta! Sag deinem Verlobten, er soll mir helfen kommen! Du hast recht. Da könnte ich lange rufen. Ich sagte ja, bei dem Regen kann man sicher nichts hören. Aber du musst es trotzdem versuchen, natürlich. Ja, was sollen wir denn nur... Brich doch die Kiste auf. Da liegt ja Werkzeug. Da! Na, also, oder ist das etwa kein Werkzeug? Na schon. Tja, du hast wahrhaftig recht, ich werde sie aufbrechen müssen. Es hilft nichts. Nachher können wir ja die Teile einzeln hochtragen, nicht wahr? Sicher. Vielleicht ist noch ein Album drin. Ach du, das wäre zu schön. Nicht wahr, Noah? Du sagtest doch, vielleicht ist noch ein Album drin. Ja, es kann gut sein, meine Beste. So, das kann sehr gut sein. Und jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Ah, endlich. Diese Hitze. Ja, hier ist es kühler. Wesentlich kühler. Tag, Alterchen. Was? Haben uns lange nicht mehr gesehen. Das ist doch... Hier, das ist Kongo. Das ist mein Alter, Archibald Noah. Sammelt Tintenfässer und Armleuchter. Was, Kongo? Habe ich dir zu viel versprochen? Freut mich, Monsieur Noah. Außerordentlich. Tintenfässer. Nicht schlecht, mal was anderes. Leo, bist du es wirklich? Die Tante Betty, na sowas. Ja, deine Tante Betty. Lass dich anschauen, mein Junge. Ja, ist das denn möglich, so auf einmal? Gerade habe ich noch zu deinem Vater gesagt, nicht wahr, nur? Eben habe ich noch zu dir gesagt, vielleicht ist ein Fotochen von Leo drin. Gerade jetzt, vor einem Augenblick. Die Tante Betty, einfach nicht abzustellen. Lebst du wirklich noch oder bist du nur so eine Art Redeautomat? Aber Leochen, und das ist dein Freund. Ein stattlicher junger Mann, wirklich. Nur, was sagst du nun? Ja, ich kann es noch gar nicht fassen. Was, da staunst du? Hast dich ein bisschen geirrt, hast die falsche Kiste erwischt. Guck nach, keine Spur von burgundischen Tintenfässern, da ist Tonking drin. Und Laos, das beschissene Königreich. Direkte Mann, na guck nach, Alter, los, riecht eine Spur nach Joli. Lass das, Leo. Hast du den vergessen? Was denn? Dass du mein Vater bist? Tja, hatte ich wirklich ein bisschen vergessen da drüben. Aber man muss dir lassen, du bist es wirklich noch, ohne Zweifel. Hast dich kaum verändert. Aber du, Leochen, nein, wie du dich verändert hast. Kräftig bist du geworden, kräftig. Die Tante Betty mit ihrem Wackeldutt. Junge. Und immer noch das heilige Fotoalbum auf dem Schoß. Ah, hier, siehst du Kongo? Hä? So sah ich mit 14 Jahren aus. Oh, bisschen dunkel um die Augen, was? Ja, in dem Alter. Was man da nicht alles tut aus Langeweile. Leo? Dein Freund, das oh, war doch der... Du kannst ruhig direkt mit ihm reden, der beißt nicht. Herr, Kongo, mein Name. Früher war er mal Boxer. Ach, quatsch doch nicht. Herr Kongo, ich habe, wenn ich nicht sehr irre, bereits von Ihnen gehört. Oh. Waren Sie nicht der Herr, der damals meinen Sohn überreden konnte, ins Rheinland zu fahren? Und von dort aus... Sie wissen sicher schon, was ich meine. Ja, ganz recht, war ich. Sie meinen, wenn ich nicht sehr irre, den kleinen Sonntagsausflug. Hat eben ein bisschen länger gedauert, als er geplant war. Wissen Sie, die Verbindung von da drüben ist nicht gerade... Naja, nun sind wir ja wieder hier, nicht? Na und wie? Oh, nimm's nicht tragisch, Alter. Da, willst du einen Schluck Eselsmilch? Frisch gemolken? Nimm wirklich nicht. Nein, bitte nicht, Leo. Tja, dann seid ihr also da. Herzlich willkommen, sicherlich herzlich willkommen. Ja, doch herzlich willkommen. Da wird sich aber Jutta freuen. Ah, ist sie da? Ja, meine Tochter Jutta ist da. Sie ist bei ihrem Vater geblieben. Wie soll ich es nur richtig sagen? Verstehe mich recht, lieber Leo. Leider kommt ihr in einem, etwas ungünstigen Moment. So? Es ist so, in der Tat. Ich bitte dich, mich nicht falsch zu verstehen. Sag schon. Mein lieber Leo, wir haben das Hochwasser, verstehst du? Doch Sie, Herr Kongo, Sie glauben mir sicher, wir leiden hier alle vier im Augenblick unter einem schrecklichen Hochwasser. Heute ist es wenigstens so hoch gestiegen und man befürchtet mit Recht... Wer? Wir alle vier? Du redest da immer von wir alle vier leiden. Ist denn noch wer hier? Allerdings, Juttas Verlobter. Juttas Verlobt? Ach, den kennst du ja noch gar nicht, den Hen. Wie heißt der? Hen. Hübscher Name, nicht wahr? Ja, der Hen, ein netter Junge ist das. Ein bisschen schmal und unruhig, aber das wird sich wohl noch geben mit der Zeit. Und außerdem liebt er sie. Sagt er das? Was? Na, dass er sie liebt und so. Kannst du dir nicht vorstellen. Immer wieder sagt er ihr das. Na, da wird's ja wohl stimmen, wenn er das so oft sagt. Jutta und ihr Verlobter, guck mal einer an. Vor ein paar Jahren hat sie noch mit Nuchi und Axel auf dem Hof Arzt und Patient gespielt. Und jetzt hat sie ihn verloren. Tja. Die Zeit vergeht, was, Kongo? Kannst du annehmen. Tja, also wie gesagt, du siehst, lieber Leo, wir sind räumlich sehr beschränkt. Ja, es ist fatal, aber leider haben wir nicht genug Raum. Was denn? Willst du uns vielleicht an die frische Luft setzen? Wir kommen ja auf Besuch, sind freundlich, höflich und zuvorkommend, bieten dir sogar unseren letzten Schluck Eselsmilch an. Und du, was machst du? Du willst uns einfach an die frische Luft setzen. Aber wir... Dein Vater meint es doch nicht so, Leochen. Du kennst ihn doch nicht, wahr? Wir werden schon noch Platz finden. Ja, aber wir haben doch... Nix aber, mein Bester. Wir stehen und reden, als wäre es hier nicht kalt und zum Tod holen. Nun geh schon. Jetzt wollen wir mal die Treppe hoch. Jutta wird Augen machen. Die Tante Betty. Was, Kongo? Die ist gut, was? Na, geh du mal vor, Alter. Und du nimm das Zeugs mit. Hast du alles? Ja, ich bin dabei. Ich werde das hier noch mitnehmen. Und das auch. Ich sag's ja, kann es nicht lassen. Aber das Album, das nehme ich auch mit. Nicht wahr, Leo? Das sollte ich wirklich mitnehmen. Aber sicherlich, Tante. Ein Mensch ohne Fotoalbum ist wie ein Sarg ohne Deckel. Du, dein Vater kommt. Lass ihn doch. Jutta, mein Kind, rat doch mal, was ich da mitbringe. Ja, Jutterchen, rat mal. Was ganz Besonderes. Du wirst staunen. So, staunen werde ich. Das könnt ihr schon mitbringen. Entweder einen Haufen von diesen dusseligen Tintenfässern oder so ein idiotisches Familienfoto mit allen drauf. Schulrat Richter in der Mitte, Kujacek und die aus Pisa daneben und vorne die lieben Kinderchen. Stimmt's nicht? Oder Leo ist gekommen. Aber wer warst du das? Sag, Jutta. Na, Leo. Wieder da? Ein bisschen. Mal umgucken. Na, sieht ja ganz vernünftig aus, soweit man das von hier erkennen kann. Warum sollte ich nicht? Hier, es ist Kongo, mein Freund. Mit dem musst du nett sein. Der hat keinen Vater mehr und keine Mutter. Das ist auch nicht das Schlimmste. Tag. Schönen guten Tag, mein Fräulein. Ich hoffe, wir stören nicht allzu sehr. Nur red nicht so geschwollen. Weißt du, früher war der mal Boxer. Deswegen macht er jetzt manchmal auf höflich. Hallo. Aber Jutta, mein Kind, bist du denn gar nicht erstaunt, dass unser Leo nach so vielen Jahren wieder zu uns gefunden hat? Denk, auf einmal war er da. Erstaunt, warum denn? Ich hab doch immer gesagt, wenn es noch lange so regnet, kommt Leo. Na, seht ihr, da ist er. Ja, Noah, das hat sie gesagt mit dem Regen. Allerdings, das ist wahr. Immer bei dem schlimmsten Wetter ist er wiedergekommen. Wer ist denn das da? Der. Ja, der da. Das ist Hen, Juttas Verlobter. Sein Vater ist ein angesehener Arzt. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Ich mag keine Ärzte. Sieht ja aus wie ein Friseur, der Kerl. Lass ihn in Ruhe, sag ich dir. Er hat ja nichts getan. Na, schon gut, schon gut. Na, Kongo? Wie fühlst du dich denn so bei mir zu Hause? Also deine Schwester... Ich hab dich nicht nach meiner Schwester gefragt, sondern wie dir das hier gefällt. Ist doch ganz hübsch, wa? Ach, hier meinst du, hier. Ja, soll man da sagen... Gemütlich, gemütlich. Also sowas von Gemütlichkeit. Du findest es also ausgesprochen gemütlich. Ich sag ja, sowas wie hier, das habe ich mir schon immer gerade gewünscht. Na, dann bin ich ja beruhigt. Also wenn ich mir diese Standuhr angucke, könnte ich wieder fromm werden wie einst im Mai. Aber was deine Schwester betrifft... Was ist mit meiner Schwester? Nichts, nur so, die gefällt mir. Weißt du, die hat so ein bestimmtes Etwas. Ist schon gut. Bei mir soll es gleich sein. Wenn ich recht gehört habe, waren sie längere Zeit verreist. Na du, der spricht mit dir. Mit mir? Ob wir verreist waren? Ja, waren wir. Längere Zeit, wie Sie ganz recht gehört haben. Und wo überall? Ich meine, an welchen Orten, wenn ich fragen darf? Sag ihm, er darf nicht fragen. Haben Sie gehört? Nichts fragen. Fragen verboten. Kennen Sie Lohengrin? Na also. Hört schon auf mit dem Quatsch. Wollt ihr einen Tee? Den haben wir noch. Ja, Leochen, trink mal. Das soll sehr gesund sein. Tee mit Regenwasser. Oh, ich bin aber noch gar nicht krank. Das macht nichts. Trink mal nur, Jungchen. Das kann nie was schaden. Und außerdem hast du dann was Warmes im Bauch. Da kannst du allerdings recht haben. Na, also den Mann los. Immer rein in die Tasse. Zeig mal den Packen her, Kongo. Ja, ist nicht mal besonders nass geworden. Betty, mein Goldfischchen. No, guck mal, was ich hier habe. Du meine Güte, ja, ist denn das die Möglichkeit? Nur sag doch bloß, wo du das wieder her hast. Kannst du behalten. Das haben wir dir mitgebracht. Prima Fallschirmseide. Kannst du glauben, was, Kongo? Ist es. Nein, sowas. Fallschirmseide. Das ist ja was ganz Besonderes. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Oder was meinst du, Noah? Ja, mich musst du da nicht fragen. Ich bin da kaum in der Lage zu prüfen, ob diese Seide... Fallschirmseide. Gut, aber ob diese Fallschirmseide rechtlich einwandfrei erworben wurde oder... Was redest du nur immer für Blech? Halt dich doch da mal abseits. Willst du Tante die Freude verderben? Sie können sicher vollkommen beruhigt sein, Herr Noah. Hör auf! Kannst du annehmen, Tante. Wenn Leo das mitbringt, ist das schon in Ordnung. Meinst du wirklich, Jutterchen? Na, dann recht herzlichen Dank auch. Auch für Sie, Herr Kongo. Sie haben es doch sicher lange tragen müssen, nicht wahr? Nicht der Rede wert, keine Ursache. Tut man doch gerne für eine nette alte Dame. Sie scheinen mir ja ein ganz schlimmer zu sein. Ja, ja, Tante. Da musst du dich vorsehen vor dem. Nein, sowas. Und so viel. Wisst ihr, was ich daraus mache? Na? Für jeden von euch ein... Sonnenschirmchen. Was? Ja doch, Sonnenschirmchen. 1, 2, 3, 4, 5 und wenn es reicht für mich auch 1, 6 Sonnenschirmchen. Du bist gut, Tante. Draußen regnet's und du redest von Sonnenschirmchen. Man muss doch bei Zeiten vorsorgen, wird doch nicht immer regnen. Wer weiß. Unsinn. Meinst du vielleicht, dem Regen wird es nie langweilig? Da hat sie recht. Wenn der Regen keine Lust mehr hat, dann kommt die Sonne wieder dran oder sonst irgendwas. Ihr seid nur die rechten Klugscheißer. Ruht euch lieber mal aus. Erzählen könnt ihr immer noch. Gibt gar nichts zu erzählen. Dann eben nicht. Erzähl doch mal was, Strich. Da unten, da haben sie wohl Besuch bekommen. Hab nichts gemerkt. Los, Strich, erzähl was. Was denn? Ach, irgendwas. Du hast doch eine Menge erlebt, du bist doch eine Wanderratte. Also los, fang schon an. Ja, rumgekommen bin ich schon, das stimmt. Soll ich erzählen, wie ich 3 Tage im Tresor steckte und lauter 20-Mark-Scheine gefressen habe? Ja. Oder lieber die Sache mit der Uhr? Wie werden die? Da war ich in letzter Minute in eine Uhr gesprungen. In eine Standuhr, wie sie da unten eine haben. Konnte da nicht mehr raus vorläufig, weil die nämlich einen Dobermann hatten. Weißt du überhaupt, was ein Dobermann ist? Frag nicht so blöde. Sicher weiß ich. Gut, also, der Dobermann saß vor der Uhr und wartete. Ich saß in der Uhr drin und schlief ein. Plötzlich schlug es 12. Mitternacht. Genau. Also nun bin ich ja nicht abergläubisch, aber du kannst mir glauben, mein Schreck war nicht vom Pappe. Aus Wut habe ich dann hinterher alle Minuten und Sekunden aufgefressen, ratzekral. Seitdem ging die Uhr nicht mehr. Oh, so ein Unsinn, so ein Quatsch. Du, erzähl vom Kloster. Ach, kennst du doch schon die Geschichte. Ach, mach doch nichts, los, fang an. Also das war, als ich zum 2. Mal aus Paris zurückkam, ja, da ging ich in so eine Art Asyl. Altersheim war das? Genau das. Ein katholisches Altersheim in Düsseldorf auf dem Ratterbräuch. Mhm. Eine angenehme Gegend. Ja. Eisenbahn, Schrottplatz in der Nähe und das Ding selber. Also ich kann dir sagen, geräumige Keller, einigermaßen dunkel, gut rissig und feucht. Mhm. Tja, und da ging es mir sozusagen blendend. Das kann ich mir vorstellen. Och du, ich habe einen Hunger. Du auch? Nein. Wieso nicht? Kann keinen mehr haben. Du kannst keinen mehr haben? Nein. Sag mal, du willst doch etwa nicht hier so mir nichts, dir nichts behaupten. Ja, allerdings, das will ich. Also du hast keinen Hunger mehr? Na, ich sagte es schon. Ich habe vorhin, als ich mal kurz weg war, meinen Hunger ausgeschissen. Von nun an nährt mich der Geist. Verstehst du das? Nicht die Spur. Was hat denn eine anständige Ratte mit dem Geist zu tun? Geist, das musst du begreifen, das macht durchsichtig, macht kühl, knapp, kurz und gut, Geist macht unsterblich. Alle werde ich überleben. Alle. Alle. Auch die Katzen. Es sollte wirklich jemand aufs Dach steigen und die Ratten vertreiben. Hin! Ich? Wieso ich? Ich sehe schon. Ich muss wohl wieder selber... Na, lass die Ratten leben, Alter. Die pfeifen wie wir auf dem letzten Loch. Allerdings, man hört es. Wer soll sich dann da konzentrieren können? Wofür musst du dich denn schon konzentrieren können? Sag bloß für deine komischen Tintenfässer. Lass den alten Herrn doch. Sehen doch ganz hübsch aus, die Dinger. Müsste nur was anderes drin sein als Tinte. Könnte euch so passen, was? Ihr seid doch vernünftig, Kinder. Die Ratten sollten wirklich fort von oben. Vielleicht runter zu uns. Nein, Kinder, nein, tu das nicht, natürlich bitte. Natürlich nicht. Es fehlte gerade noch. Ganz einfach vom Dach runter ins Wasser. Also ich gehe jetzt... Hier geblieben. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Ratten in Ruhe lassen. Aber warum denn? Auf einmal bist du so empfindlich. Es handelt sich doch nicht um Menschen. Ratten sind auch Menschen. Basta. Hör doch nicht auf ihn, Leo. Erzähl lieber was. Es gibt nichts zu erzählen. Ja, was fummelst du da eigentlich, Tante? Aber Leochen, du weißt doch, ich sagte es doch schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonnenschirmchen mache ich. Für jeden einen. Also für mich brauchst du keinen machen. Ich gehe zum Nordpol hinterher. Lass man. Auch du wirst noch mal ein Sonnenschirmchen brauchen. Du hast eine Art, für mein Wohl zu sorgen. Nee, das passt mir gar nicht. Nun ja, seit meine Schwester eure gute Mutter nicht mehr ist. Hör doch auf, Tante! Los, Leo, erzähl du was. Mama hat nie Sonnenschirmchen genäht. Die hat immer auf dem Bett gelegen und ein weißes, beleidigtes Gesicht gemacht. Sie war immer etwas kränklich, weißt du? Kein Wunder in dieser Gegend und mit dem Tintenfassdussel. Aber Leo. Na, schon gut, ich weiß Bescheid. Krebs hat sie gehabt und die Tintenfässer hatten keine Schuld. Na, lassen wir das. Na du hast nicht einmal geweint beim Begräbnis. Warum auch? Hast doch selbst gesagt, alle Menschen, die an Krebs sterben, kommen in den Himmel. Oder hast du es etwa nicht gesagt? Hör doch auf jetzt! Ich habe es satt bis hier! Draußen schwimmen Betten. Leere, frei gewordene Betten. Solch ein Bett möchte ich sein. Leer, fortschaukeln. Nicht mehr unter dem idiotischen Ölbild stehen. Vierbeinig. Angebunden an Pisspot und Nachttischchen. Gebiss im Zahnglas, Kriminalroman mit Lesezeichen, den Mord zu Ende träumen und diese 70 Jahre dulden, die manche nur aus Gewohnheit hier so zubringen. Vielleicht würde ich dann in den Wald schwimmen, vorher das Kopfkissen abschütteln. Es ist sowieso von all dem Abfall verbraucht, der den Schlafenden aus den Schädeln sickert. Wenn ich dann ganz frei wäre, würde ich sagen, komm. Dann würde eine Katze kurz vorm jämmerlichen Ersaufen bei mir landen und glücklich sein. Leo, sag was. Oder dein Freund. Na ja, du erzählst schon. Es gibt nichts zu erzählen. Bitte, erzählen Sie das. Schweig, Friseur. Na, lass Kongo doch erzählen, der lügt besser. Hm? Ist mir gleich, wer aber erzählt, sonst quasselt der Regen. Und die Geschichte kenne ich. Schläft Tante? Ich glaub. Und der Alte auch. Na gut. Ganz gleich wo und wann, ich saß in einem Zirkus. In Saigon war das. Ganz gleich wo, habe ich gesagt. In einem Zirkus. Rund wie alle und roch auch so. Über mir in bestimmter Höhe, fein beleuchtet, die Beine einer Stagnol lächelnden Dame. Also ich lang deinem Bubi gleich mal in die Fresse. Was habe ich denn damit zu tun? So gut, weiter. Also diese Dame hatte Beine. Diese Beine waren aus Porzellan. Verdammt, ich glaub's noch heute, dass sie aus reinstem Porzellan war. Glauben wir. Ist ja auch ganz gleich voraus. Das ist nicht gleich. Kühl waren sie. Im Schwingen, versteht ihr, die Dame saß auf einem Trapez, wurden sie kühler, immer kühler. Und am Ende waren sie Eis. Zwei Säulen Eis. Bis zu jenem Tempelchen in der Arktis. Und der Nordpol jeder Expedition versperrt. Alle wären gescheitert, alle. Davis, auch Ross hätte Bustia Felix nie erreicht. Piri hätte vorher Schluss gemacht. Wisst ihr, was das heißt? Über dir Eis. Hoch, nun nicht übermäßig hoch, so in halber Zirkushöhe. Und dann wieder fast in der Kuppel. Eis, doch anmutig, beweglich. Nicht Eis in Tüten zum Lecken oder Eis im Block für den Kühlschrank. Versteht sich, Eis mit Gelenken sozusagen. Man schwitzt beim Zusehen. Genau das. Und dann? Was kam dann? Plötzlich Erbsen. Gelbe, knallende, lächerliche Erbsen. Beifall, Dunst, eine Erbsenlawine, Föhn, alles schmilzt. Und deine Dame? Ach, sie floss am Seil lang, knickte, riss, tropfte, schmutzig, schlüpfrig, hatte eine trockene Haut, war an die 30 Jahre alt. Und ihr Lächeln? Eine Pfütze, als hätte ein Hengst gebisst. Na, was sollte sie machen bei dem Beifall? Beifall ist immer schlecht. Ich ging oft hin. Aber du wusstest doch ganz genau... Ja, schon, aber der Absturz. Ich wollte einfach mal sehen, wie das ging. So etwa. Ja. Yeah. Was ist denn? Nichts. Penn weiter. Muss das denn sein? Ja, das musste sein. Versteht ihr? Nur dieser Ton, dieses Ergebnis. Der Nordpol überall hin verteilt. Vom Niger bis Heidelberg Arktis. Aber kein Beifall. Und weiter? Nun, darauf habe ich gewartet, jeden Abend. Und? Was ist passiert? Natürlich war nichts damit. Einmal kam Pello zu mir. Pello? Naja, das war ein Clown bei dem Zirkus. Was hatte der denn damit zu tun? Hat keinen Zweck, hat er gesagt. Ich müsste sie schon abknallen. Das wollte ich ja nun auch nicht. Also sag mal, Kongo, warum fragst du immer so blöd? Du kennst doch die ganze Geschichte und weißt, dass sie nicht stimmt. Weiß ich. Na und? Ja, eben, jedes Mal erzählst du sie an, das ist doch interessant. Nur ich weiß, wie es wirklich war damals. Du weißt es ja gar nicht mehr. Ja. Ich will in die Arktis. Du warst in der Arktis. Nein, ich kann nicht gewesen sein. Ich wäre da geblieben, bestimmt. Los, komm. Ich will in die Arktis. Gut, fahren wir in die Arktis. Vorläufig regnet es noch. Ihr solltet nicht immer so überschlau von morgen reden. Es regnet heute. Heute, das weiß ich. Heute, das ist Wasser im Stück. Lang raus mit dem Küchenmesser. Schneid dir eine Scheibe ab, wenn du willst. Heute, das seid ihr, die ihr denkt. Denkt. Wenn ihr mich anguckt, hierhin, wo ich den Pullover voll habe, denkt ihr, tja, aber in 20 Jahren. Ihr könnt einfach nicht in Ruhe zusehen, wie so eine Brust länger und länger wird und endlich nichts mehr bedeutet. Ihr, das ist heute. Da, mein süßer Verlobter. Da, der alte Dussel, der mein Vater ist. Und die gute Tante. Immer hat sie noch nicht genug. Muss immer noch ein paar Fotos ansehen. Wenn einer käme und würde ihr so ein kleines, blankes, verwackeltes Viereck bringen und würde sagen, guck mal, Tante, da ist der liebe Gott drauf, den haben Sie jetzt auch fotografiert, würde sie prompt antworten, na sowas, der liebe Gott, genauso habe ich ihn mir vorgestellt. Und dann würde sie ihn ins Album kleben, zwischen Onkel Stani und Cousine Herbstlö. Genauso würde sie es machen. Du redest, wie du es siehst. Oder wie es dir gerade einfällt. Ach, halt die Fresse. Da. Die Betten draußen. Das wäre noch was. Wo die hinschwimmen, da wird nicht mehr fotografiert. Aber es gibt doch eine Zukunft. Du musst zugeben, dass es eine Zukunft gibt. Du bist ein Bubi Zukunft. Immer rauf die Treppe und oben ist noch eine Etage und wieder eine Etage und dann kommt das Dach. Wieder runter die Treppe, Etagen, Etagen, bis in den Keller und das nennst du Zukunft. So versteh mich doch. Du weißt ganz genau, dass der Regen aufhören wird, dass die Sonne scheinen wird. Ich sehe es jetzt schon. Sonne. Du in weißen, ausgeglühten Kleidern. Und ich sehe, wie du den Arm hebst. Und ganz hell ist auf der einen Seite und sonnengebräunt außen. Ich glaube, ich werde den Chorknaben an die frische Luft setzen müssen. Ich mag kein Latein. Und auf dem Dach ist noch Platz. Tu das. Mir langt's auch bald. Was wollt ihr von mir? Ihr quält euch, redet vom Eis, von der Arktis. Ich will das nicht. Ja, ich glaube fast. Ich war einmal in Florenz. Ich ging über einen Platz, hat einen hellen, leichten Anzug an. Überall stand das Licht und ich hatte das Gefühl, als wäre die Sonne in mir, in meinem Kopf. Einen Stich hast du, hör jetzt auf. Ich ging über den Platz, eine Treppe, überall Tauben, überall lag Perlmutter auf den Stufen. Es war von den Tauben. Ich sammelte etwas, das bringt Glück. Kongo. Und Freiheit und Glück. Glück. Kongo. Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Du hast recht, mein Junge. Und Freiheit, das wisst ihr ja auch nicht. Komm, mein Schöner. Jetzt geh mal ein bisschen auf den Dachboden, da hast du Freiheit. Ich glaube, da ist schon wer oben. Die hören gerne zu, wenn du so predigst. Die lieben sowas, die sind fromm. Nein, bitte nicht, es ist dunkel oben. Ihr könnt mich doch jetzt nicht... Es wird doch bald dunkel, Nacht. Nacht. Nacht. Alles halb so schlimm. Wie sagt man doch? Nachts sind alle Katzen grau. Oder schwarz, weiß auch nicht mehr genau. Hm? Ist es gut, was? Ich glaube, er hat einen Stich. Sonst ist er eigentlich nicht so. Manchmal kann er... richtig nett sein. Kongo? Was denn? Pass auf. Wir nehmen ein Schiff bis Liverpool, denke ich. Und dann... Hör auf, du sollst aufhören! Dann... Ja, Leo, sei friedlich. Hör auf damit. Wir wollen doch noch ein bisschen hierbleiben. Und außerdem, du kannst davon halten, was du willst. Deine Schwester gefällt mir. Tja. Du, da ist doch wer raufgekommen. Hm. Kann sein. Aber keiner von uns. Hm. Ob die alle raufkommen nachher? Lieber nicht. Ich kann dir nur sagen, wenn das mal fertig ist und wir kommen hier runter, hauen wir ab. Ganz gleich wohin. Ah, erst mal abwarten, mein Lieber. Auswandern können wir immer noch. Ja. Meinst du, hier sind wirklich keine Spatzen? Ich denke, du hast keinen Hunger. Hör auf, der kommt näher. Jetzt wird sie denken, ich denke schlecht von ihr. Dabei habe ich ja schon verziehen. Nachher kommen sie und holen mich. Und sie sagt, Hen, lass mal gut sein, tu nicht so beleidigt. Habe ich nicht so gemeint vorhin, komm schon runter. So redet sie. Und dann sagt sie noch mehr. Komm schon, sagt sie, erzähl uns was von deiner komischen Sonne, wenn du willst. Ist ja klar, runtergehen werde ich schon. Aber sagen werde ich nichts. Ich kann gut schweigen. Erst soll sie mit dem Kongo aufhören. Möchte mal wissen, was er an dem hat. Was, wenn ich was dafür könnte, wenn ich noch so jung bin? Du, das ist ein Philosoph. Aha, glaube ich auch. Naja, dann tut er uns nichts. Meinst du? Aber es soll auch welche geben, die ausgesprochen gemein werden können. Ja, schriftlich. Das kann schon sein. Aber im Regen, wenn mit Tinte nichts mehr zu machen ist, da ist der trockenste Philosoph machtlos. Wenn die einmal nass werden, dann glauben sie nur noch an die Feuchtigkeit. Du, guck mal. Och, jetzt denkt er wieder. Dabei wollten wir doch heiraten, wenn ich fertig bin mit der Schule. Meine Eltern, wenn die zur Hochzeit kommen. Das macht dir bestimmt Eindruck. Vor allen Dingen meine Mutter. Die wirkt noch ganz schön. Dr. Faber lade ich auch ein. Vielleicht kommt er, wenn ich ihn einlade. Du, das ist doch kein Philosoph. Hm? Kannst du recht haben. Ich glaube fast, den haben sie unten abgeschoben. Du, das ist einer von der bestimmten Sorte, du. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein ganz süßer. Scheint das einzige Kind zu sein. Hm, ein bisschen verwöhnt. Vielleicht war er vorlaut. Sieht aber eigentlich ganz nett aus. Ein bisschen glatt, aber sonst... Naja, vielleicht holen sie ihn hinterher wieder runter. Oder sie kommen alle rauf. Du, das kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Singst du gerne? Ach, es geht. Früher habe ich mal gerne gesungen. Jetzt nicht mehr? Doch. Aber nicht mehr so wie früher. Schade. Wieso? Ja, jetzt was singen können. Was? Jetzt? Ja, warum nicht? Weißt du denn ein Lied? Ja, muss ja nicht gerade ein Adventslied sein. Das Regenlied? Ist das traurig? Ich weiß nicht recht. Ist ja gleich. Also wenn ich weinen muss, dann sage ich Stopp. Du und weinen. Ja, warum nicht? Also? Der Vogel... steht im Garten. Das Blatt fliegt Richtung Nord. Doch ich hab's nicht beschrieben. Doch ich hab's nicht beschrieben. Weil der Regen nicht lesen kann. Das Bett hört gern Geschichten. Die Uhr bellt ohne Grund. Doch ich höre nichts. Doch ich höre nichts, weil der Regen alle Ohren schluckt. Die kleinen Kinder husten, die großen Kinder sterben. Nur ich bin ganz gesund. Nur ich bin ganz gesund, weil der Regen mit mir noch etwas vorhat. Weil der Regen mit dir noch etwas vorhat? Gefällt es dir? Ja, mach mal weiter. Geht doch noch weiter, oder? Na gut, du willst. Der Käfer hat 6 Beine. Ich hab nur 2. Trotzdem bleib ich hier. Trotzdem bleib ich hier. Weil der Regen überall und gleich ist. Soll ich aufhören jetzt? Geht's nicht mehr weiter? Schon? Ich dachte nur... Nee, sing mal. Hört sich fein an. Von mir aus? Die Schnecke kam zu spät. Die Liebe viel zu früh. Nur ich musste nicht warten. Nur ich musste nicht warten. Weil der Regen so pünktlich ist. Der Sand hüllt sich in Seide, der Schnee in schwarzen Sand. Nur ich bin ganz nackt. Nur ich bin ganz nackt. Weil der Regen meine Kleider trägt. Fertig? Also ein junges Ding wie du, so gebaut. Und dann singst du sowas. Du wolltest doch. War das der Schluss? Nein. Ich glaube, der ist anders. Was heißt glaub? Kommt jetzt der Schluss? Noch nicht. Das hört überhaupt nicht auf, das Lied. Ich weiß den Schluss. So, du? Kannst du denn überhaupt singen? Ich habe immer gesungen, mein Lieber. Du hast es bloß nicht gehört. Ja, dann mal los. Heute ist Dienstagmorgen. Morgen gestern Abend. Nein, ich bin nicht traurig. Nein, ich bin nicht traurig. Weil der Regen nur ein schlechter Witz ist. Los. Weil der Regen nur ein schlechter Witz ist. Bitte schön, das nenne ich einen Schluss. Ich hätte nicht singen sollen. Oh, wieso nicht? War doch hübsch. Ja, wie soll ich das sagen? Du hast sowas in der Stimme, was mich an gute Zeiten erinnert. Ist jetzt keine gute Zeit. Oh, doch, doch, doch, doch. Ich meine nur so, nicht? Nee, kann ich nicht anders sagen. Wirklich fein hier. Meinst du nicht auch? Ja. Ja, passen doch gut zusammen, wir beide. Oder? Ja. Na, was hast du eigentlich mit diesem Hen? Gott, wie der so ist, ist der eigentlich kein übler Junge. Na, spinnt bloß ein bisschen. Ja, das tut er manchmal. Vielleicht, weil er noch so jung ist. Ja, das kann sein. Es gibt sich dann später, sollte man annehmen. Wollt ihr mal heiraten? Weiß nicht. Jetzt, wo du da bist? Och, ich will da wirklich nicht stören. Das kann ich mir denken. Du haust dann wieder ab. Nachher, wenn das hier wieder aufhört. Ja, wird wohl so sein. Leider, leider. Weißt du, Leo ist so ein unruhiger Mensch, der hält's nicht lange aus. Zum Nordpol will er. Und dann wieder woanders hin. Genau das. Schade. Jammer, schade. Ach, wo wir doch so gut zusammenpassen, nicht wahr? Du musst nicht lachen. Ach, was, Kind, lach doch auch. Wir kommen noch wieder. Aber hier ist es doch auch schön, oder? Ja. Meinst du wirklich? Ja, doch, verdammt, machst einen fertig. Dann ist es ja gut. Wo hast du das eigentlich gelernt? Hör doch auf. Bei dem da? Oder hier ein bisschen, da ein bisschen? Hm? Bitte, hm? Bruno. Ja, gut. Hab's ja nicht so gemeint, ne? Jetzt höre ich ihn wieder, den Regen. Na, da gewöhnt man sich dran. Wie heißt das doch mit dem Käfer? Der Käfer hat 6 Beine, ich hab nur 2. Trotzdem bleib ich hier, weil der Regen überall und gleich ist. Solange es regnet, bleibst du bei mir. Wenn es dann wieder mal regnet, lange regnet, kommst du wieder? Ja, so ungefähr. Aber mach dir nichts draus, wenn es mal lange Zeit nicht regnet. Na, Kongo, wie geht's denn mit meiner kleinen Schwester? Geh dich in Dreck! No, wer wird denn so empfindlich sein? Ist ja alles schön und gut, aber stören muss ich doch ein bisschen. Meine Füße haben so eine leichte Vorahnung, es könnte eventuell etwas feucht von unten her werden. Aber wie wär's, wenn wir mal zu dem jungen Mann da raufgingen? Ja, langweilt sich sicher. Na ja, hat recht. Das kommt durch. Oh, mach dir nichts draus, Kind. Wir nehmen was mit, ein paar Decken. Und vielleicht hat Tante Betty schon... Hallo, Tante Betty. Ich habe doch ein Nickerchen gemacht und geträumt dazu. Ich weiß gar nicht mehr was. Wirklich nicht. Hat denn jemand gerufen? Ja, ich war so frei. Ist denn schon ein Schirmchen fertig? Ja doch, sicherlich. Fix und fertig. Da, Da, wie gefällt es Ihnen? Ach, ist ja wunderbar. Na, mal her damit. Wird sofort seinen wahren Zweck erfüllen. Das Sonnenschirmchen. Aber sie scheint doch gar nicht. Macht nichts, macht nichts. Dafür regnet's. Das ist auch was. Aber es sollte doch... Ach, was, ist dem Schirm doch gleich, oder nicht? Nur aber fix, kommst du auch mit, Tante? Uns gefällt es hier nicht mehr. Wir sind neuerdings für Höhenluft. Hier ist was? Das Wasser! Noah! Tja, meine Beste, wir... Ja, wir... Wir werden uns auf die Treppe setzen müssen. Ja, aber dann mal los, sonst gibt's einen Schnupfen. Und da kommt ein Engel. Du trägst mich. Ich trag dich. Solange es regnet, trage ich dich. Geht nur, geht. Was habt ihr aus meinem Haus gemacht? Mit Schande führt er es, mit Schmutz höher als das Wasser. Du musst nicht immer gleich das Schlimmste denken. Sie sind wirklich leise geworden. Aber wartet nur. Das Wasser steigt euch nach. Wartet nur, steigt nur die Treppe hoch. Meint ihr etwa, das Wasser kann nicht retten steigen? Wie ein Briefträger kommt es euch nach, das Wasser. Auch aufs Dach kommt das Wasser, wie ein Briefträger. Und keine gute Nachricht bringt es, keine gute. Siehst du, Betty, das ist der Tag. Da aufbrachen alle Brunnen der großen Tiefen und taten sich auf die Fenster des Himmels. Zuerst habe ich ja gedacht, die tun uns was. Aber nun... Die sehen uns gar nicht. Die sehen ganz woanders hin. Woanders ist gut. Es gibt doch hier gar nichts zu sehen. Oder nennst du das da vielleicht eine Landschaft? Meine ich auch nicht, das da. Die sehen sich selbst. Das reicht ihnen. Na, ich danke schön. Wenn ich mich so begucke, ich glaube, ich habe schon Löcher vom Regen. Na, lass mal, Perle. Sieht immer noch ganz nett aus, eh? Es regnet ja auch nicht mehr so stark. Und wenn das mal vorbei ist, dann bekommst du anständig zu futtern und dann... Dann bringe ich dich wieder auf Hochglanz. Jesus, Maria. Was hast du denn? Oh, habe ich einen Schreck bekommen? Ich sitze hier und gucke und da drüben auf dem Baum, da hängt was Weißes. Ich sehe also das Weiße und fange schon an zu träumen ein bisschen. Und auf einmal bewegt sich das da, wird eine Figur. Und was ist es? Ein Stabsarzt. Genau. Und eine Spritze hat er in der Hand und sagt immer zu, na, du, meine süße kleine Versuchsratte. Und kommt immer näher. Liebe Perle, du musst nicht mehr dran denken, Perle. Meine ganze Familie. Ja, doch, ja, doch. Wenn das hier fertig ist und wir kommen hier heraus, dann machen wir einen Pilgerzug. Da kommen sicher noch mehr mit und das wird dir gut tun. Hm? Wohin pilgern wir denn? Nach Hameln natürlich. Nach Hameln. Warum seid ihr gekommen? Was? Der lebt auch noch? Warum seid ihr gekommen? Dachte schon, der hätte sich aufgelöst. Warum seid... Quatsch nicht, Friseur. Wir sind da, basta. Aber warum? Was weiß ich. Was so eine Art Neugierde. Langeweile, Heimweh, alles dasselbe. Reicht die Auskunft? Aber Ihre Schwester. Ich liebe sie doch. Na, dann ist ja gut. Ihr kommt einfach her und nehmt euch, was euch gefällt. Tun wir. Du bist ein Friseur, das wirst du nie begreifen. Hört auf! Er hat doch angefangen, mein Kind, dein Süßer. Muss immer die Fresse aufreißen und Fragen stellen. Dabei regnet es noch ein bisschen, wird noch volllaufen. Hey, Kongo. Sei doch leise, er schläft. Ach, was? Lass ihn. Es dauert ja nicht mehr lange. Na eben, wir müssen uns fertig machen. Bald geht's los. Kongo. Was ist? Fahren wir? Ach, regnet ja noch. Nicht mehr lange, geht bald los. Wir nehmen ein Schiff bis Liverpool. Hey, hörst du? Jedes Wort. Du hast Liverpool gesagt. Wird alles gemacht. Aber erst muss ich deiner Schwester noch einige Kleinigkeiten erklären. Ja, siehst du, mein Sohn, so wird man von seinem besten Freund behandelt. Warum verbieten Sie ihm das nicht? Hä? Ist doch Ihre Schwester. Meine Schwester? Ha. Schon möglich. Pass mal auf, mein Junge. Was hier passiert, über und unter der Decke, das ist alles nur zu deinem Besten. Ihr wollt doch später mal heiraten, nicht wahr? Das kann ich auch ohne den. Vorsichtig, vorsichtig. Verstehst du, man muss die Schätze verstecken. Gold glänzt ja so gemein. Bisschen Lehm drüber und schon sieht's nach nichts mehr aus. Blank putzen kann man später immer noch. Das kann man nicht mehr blank putzen. Das da. Ach, du meinst doch nicht etwa damit, dass meine Schwester nicht aus Gold ist, hä? Aus purem, rotgelecktem Gold. Ich schlag dir sonst... Bitte. Na also... Was ist dein Vater noch gleich? Oberarzt. Da siehst du sogar Oberarzt. Sowas verpflichtet doch. Also, nicht mehr hingucken. Kavalier sein. Pass auf, ich erzähl dir eine Geschichte. Ich will nicht. Was, du willst nicht? Dein Vater ist Oberarzt und du willst nicht? Na, hör schön zu, mein Junge. Die Sache ist lehrreich, besonders für dich. Ich kannte da unten mal einen Mann, ziemlich reich. Der hatte eine ganz besondere Art, mit Frauen umzugehen. Nicht etwa, dass er besonders höflich war, im Gegenteil. Also, der hatte sich hinter seinem Haus so eine Art Gerüst bauen lassen. Und jeden Sonntagnachmittag, der machte das nur am Sonntagnachmittag. Da nahm er sich ein Kilo Schmierseife und ein Packen alte Zeitungen. Und, weißt du, was er dann machte? Da nahm er die Schmierseife... Du Strich, der flüstert. Meinst du, der spricht von mir? Wenn die Hunger haben, kriegen die alles fertig. Du musst nicht immer so schwarz sehen, Perle. Wäre nicht das erste Mal in Paris, anno 71, da sollen sie auch... Damals. Außerdem waren das Franzosen. Aber heute gibt es so etwas nicht mehr. Kann man nicht wissen. Wenn die ein gewisses Stadium erreicht haben, ob das nun Franzosen oder Eskimos sind, dann machen die vor nichts mehr halt. Ich habe Angst. Aber das ist doch Unsinn. Doch, ich habe Angst. Aber warum denn nur? Es hat doch aufgehört, ne? Was soll denn nur noch passieren? Ob die auch Angst haben? Glaube ich nicht. Das ist denen zu anstrengend. Die haben nur im Kino Angst, weil sie da bequem sitzen, weil es da duster ist und weil sie ihre Mark 50 bezahlt haben. Und außerdem wissen sie ganz genau, dass solch ein Film höchstens eine und eine halbe Stunde dauert. Da kann man sich schon mal erlauben, ein bisschen Angst zu haben und Schokolade dabei zu knabbern. Ja, aber das Wasser... Merken die gar nicht. Die denken nur daran, was sie machen, wenn das Wasser gefallen ist und die Straßenbahn wieder fährt. So Menschen sind doch zäh. Ja, Perle. Fast so zäh wie Ratten. Es ist gut, dass ich die Kartei bei aller Gründlichkeit so übersichtlich und auf kleinstem Format angelegt habe. Und ich habe immer geschimpft und gesagt, schreibe nicht so klein, Noah, du verdirbst dir die Augen. Es war sicher gut gemeint. Aber nun wirst du begreifen, wie recht ich hatte. Alles habe ich bei mir. Sogar einen Teil des Briefwechsels mit Herrn Nüssle, dem alten Freund und unermüdlichen Sammler. Ich bin froh für dich, Noah. Und ich wünschte, ich wäre auch so gründlich gewesen. Die Fotos lösen sich, die Feuchtigkeit... Ach, du Dummerchen, die kleinen Schäden lassen sich schnell beheben. Außerdem, das Wasser steigt nicht mehr. Wir können aufatmen. Ja, meinst du wirklich? Fast hätte es sich uns allerdings an den Hals gelegt und gleitet nun wieder ab, ohne zu sagen, warum. Es fällt wirklich schon ein bisschen. Bald können wir die Beine strecken. Das wird uns gut tun. Was die Kinder wohl machen? Sind es noch die Kinder? Unsere Kinder? Haben sie uns nicht verlassen? Im Stich gelassen? Aber wieso denn? Wir hätten ja auch... Mit ihnen aufs Dach steigen sollen, meinst du? Und hier alles verkommen lassen? Wir hätten ja auch etwas mitnehmen? Nein, nein, nein. Niemals hätte ich das getan. Du bist zu starr, Noah. Zu stolz, meinst du? Allerdings. Das bleibt sich gleich, stolz oder starr. Man muss jung bleiben mit der Jugend. Ich wäre gegangen. Sie sind doch frische, unverbrauchte Menschen. Das gefällt mir. Niemand hat dich gehalten, Betty. Du hättest ja gehen können. Du kannst jetzt noch gehen. Ach, Unsinn, ich alte Frau. Nein, nein, ich weiß auch nicht, du oder sonst wer, irgendwas hat mich gehalten. Aber was tut das schon? Das Wasser fällt ja. Ich möchte fast glauben, es regnet nicht mehr. Es regnet schon lange nicht mehr. Wohl auch langsam Zeit. Hättest ja was sagen können. Du bist mir so ein Freund. Vielleicht beginnt es gleich wieder. Nein. Was weißt du davon? Es ist etwas passiert. Es ist etwas gerissen. Lass ihn doch. Sprich dich aus, mein Goldjunge. Ja, wirklich. Es ist etwas gerissen. Ich habe es gehört. Dieser ganze graue Vorhang ist mürbe geworden. Gleich wird er zerfallen und etwas freigeben. Jetzt fängt er wieder mit seiner verdammten Sonne an. Genau das. Und wird auf euch deuten und wird sagen, seht mal, wie ihr ausseht. Grau. Innen und außen grau. Ach, du hast recht, Schwesterherz. Er bleibt ein Friseur. Ach, was hast du dir nur für einen langweiligen Wetterfrosch gefangen? Sollte ich machen? Kinder, nur keine falschen Traurigkeiten. Jetzt, wo die außen fast trocken sind. Ja, wo steckt denn das Fläschchen? Ah, du meinst, wir sollten das Ende der Regenzeit feiern und uns auf die Eiszeit freuen? Fängst du schon wieder damit an? Aber Kindchen, das ist doch nun mal so. Doch nicht immer gleich böse oder traurig werden. Erst ein bisschen Regen, dann gehen wir Schlittschuh laufen. Erst wird und dann mal ein Schluck eingenommen. Schlittschuh laufen kannst du dann immer noch. Noah hat recht. Die Schlittschuhe laufen wir nicht davon. Trinken wir. Tun wir einfach so, als wenn es noch regnen würde. Und es läuft in uns hinein und steigt langsam. Ach, steh doch nicht so rum, Junge. Trink einen Schluck mit. Nein. Ein Mensch, hab dich nicht so. Bekommst du ja wieder. Ich will nicht. Lass ihn doch, Bruno, wenn er nicht will. Ja, schon gut. Hab ja nur gemeint, er könnte sich hinsetzen hier zu uns. Aber wenn er nicht will. Mal eine Zwischenfrage. Mir fällt das auf. Seit wann sagst du zu Kongo Bruno? So heißt er? Ach. Ja, richtig, ich erinnere mich. Bruno. Ganz zu Anfang hieß er Bruno. Nur also, auf Bruno! Was habe ich gesagt? Es wird wieder. Es musste ja so kommen. Ach, und der Regenbogen, du siehst ja nicht aus wie... Das ist genau die Farbskala, die ich liebe. Ein bisschen schimmelig. Man könnte direkt dran knabbern. Ach, wenn man könnte. Woran erinnert mich das nur, diese Farben? Diese Farben? Man könnte auf der Stelle Anthroposoph werden. Knabbern finde ich viel besser. Stell dir vor, nur wir beide. Du fängst links an, ich rechts. Und auf los geht's los. Und in der Mitte treffen wir uns. Und dann fallen wir runter. Nicht doch, Köpfchen. Einen Streifen lassen wir übrig, den gelben. Ja, ja, der wäre mir sowieso zu fett. Mir auch. Und auf dem rutschen wir da wieder runter. Der ist gerade da richtig dafür. Du, ich werde doch ganz kribbelig. Was meinst du, diese kleine Abstufung? Wenn es so ganz sacht ins Orange übergeht? Hä? Diese Süßigkeit? Hm? Wäre schon eine feine Sache. Hey, guck mal, die... Du lass mich in Ruhe mit dem Volk da. Die haben doch kein Auge für Naturerscheinungen. Für Nuancen. Wenn denen nichts mehr einfällt, dann fangen sie an zu trinken. Tja, ich glaub, wir sollten langsam. Du meinst die... Genau das. So wie ich die kenne, stellen die jetzt schon Fallen und richten sie ein wie früher. Tja, an sich haben wir ja hier nicht schlecht gelebt. Du sag mal, wenn wir einfach hier bleiben würden, so ganz käs, sozusagen als Symbol, dass es nun wieder aufwärts geht? Das ist nicht drin bei denen, glaub mir, Perle. Die würden uns missverstehen. Die Leute haben heutzutage kein Gefühl mehr für Symbole. Ha? Wenn wir Tauben wären, waschechte Friedenstauben. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, und hätten ein grünes Zweiglein im Schnabel. Und hätten den treuen Blick. Und würden gurren und schön tun. Die Künstler würden uns malen, die Dichter uns bedichten. La Paloma, die weiße Taube, man würde Tango nach uns tanzen. Auf den Straßen könnten wir uns sehen lassen. Wir würden seelenruhig den Verkehr aufhalten. Die Autos müssten stoppen, ein Polizist würde kommen. Aber ein freundlicher? Selbstverständlich, im Umgang mit Tauben sind Polizisten immer freundlich. Schuh würde er machen. Und mit seinen schönen weißen Handschuhen gutmütig klatschen. Ach, ihr lieben kleinen Friedenstauben, würdet ihr so nett sein und die Fahrbahn freimachen? Nur für 2 Minütchen? Genau so wäre das. Wir könnten ihnen aus der Hand fressen. Nicht übel. Sollen sie doch mal hinhalten, die Hand mit was drin. Ich werd schon... Aber Strich! Hä? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du würdest denen da aus der Hand fressen? Ich? Oh, das ist ja Unsinn. Wenn es darauf ankäme, wäre ich natürlich der Letzte, der davon Gebrauch machen würde. Ratten haben schließlich auch ihren Stolz. Das will ich hoffen. Also was tun wir nun? Gehen wir oder gehen wir nicht? Vorhin hast du mir noch versprochen, dass wir zum diesjährigen großen Sippentreffen nach Hamel pilgern und nun... Ja, wird auch passieren, Perle. Was ich versprochen habe, habe ich versprochen. Du meinst also auch, es wäre soweit? Na, das ist doch kein Kunststück. Über die Mauer am Garten lang kommen wir spielen zum Bahndamm. Erstaunlich, wie schnell das Wasser fällt. Weißt du... Du? Du siehst so nachdenklich aus, Strich. Fehlt dir was? Ja, nicht der Spur. Nur so Gedanken. Erinnerungen, wie das so manchmal kommt. Na, sag schon. Ich habe mal in meiner Studentenzeit in einer Bücherei gelebt. Eines Tages, ich fraß gerade das letzte Kapitel eines hochintelligent geschriebenen Buches. Ich glaube, es war sogar eine Dünndruckausgabe. Ja, ganz gleich. Was es war, auf jeden Fall stand da geschrieben. Damals las ich noch beim Fressen. Also was stand denn da nun? Hä? Da stand, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Hä? Was sagst du nur? Schiff war natürlich nur symbolisch gemeint. Versteht sich. Ein kluger Satz. Ob die das merken? Ich meine, so mit Schiff und Untergehen? Vielleicht. Das heißt, wenn ich zufälligerweise irgend so eine dusselige Taube vorbeifliegt und ein bisschen Unkraut im Schnabel hält. Vielleicht merken sie doch, dass wir abgehauen sind aus ganz bestimmten Gründen. Aha. Perle. Vollkommen richtig heißt es, das Schiff ging unter mit Mann und Maus. Von Ratten war nicht die Rede. Die Ratten sind fort. Jetzt wird es traurig. Was muss man denn machen, damit du noch trauriger wirst? Am schnellsten reagiere ich auf Musik. Solange die Ratten da waren, hatten wir welche. Ja, ja. Und jetzt ist Pause. Was willst du denn für Musik? Was Spezielles? Eine Arie? Oh, ganz gleich was. Kann auch was Lustiges sein. Gesang. Das ist bei mir das sicherste Mittel. Also doch eine Arie. Lass mal hören, Jutta. Deinem tieftraurigen Bruder ist nach Musik. Soll er sich kratzen? Dann hat er Musik. Na, sei doch nicht so. Sing was von unserer Liebe. Oder vom Abschied. Ihr seid mir so Helden. Geht es nicht weiter? Werdet ihr traurig? Habt ihr Bauchschmerzen? Ein bisschen tralalala und Schon hebt sich wieder das edle Gemüt. Ja, wir sind eben durch und durch musikalisch. Fang an. Wenn du meinst. Als wir über den großen Regenbogen nach Hause wollten, waren wir sehr müde. Wir hielten uns an seinem Geländer und fürchteten, dass er verblassen könnte. Als ich über den großen Regenbogen nach Hause wollte, war ich sehr müde. Ich hielt mich an dir und an seinem Geländer und fürchtete, dass ihr beide, du und der Regenbogen, blass werden könntet. So? Seid ihr nun bedient? Ihr könnt jetzt gehen, wenn ihr wollt. Geht aber sofort. Das ist mir lieber als 5 Minuten später. Geht schon! Auf, Leo, sie hat recht. Die ganze Zeit hast du davon gequasselt, abzuhauen. Nun war es nicht spannend. Hab ich das gesagt, dass wir abhauen wollen? Ich hörte sowas. Die ganze Zeit, solange sie hier sind, reden sie davon, dass sie gehen wollen. Je, je, je, der kleine Bettvorleger fühlt seine Stunde nahen. Lassen wir ihn. Was nehmen wir mit? Nichts, mein Sohn. Sogar das Regenschirmchen lassen wir hier. Ich werde es auf dieses Podest stellen, damit es wieder ein Sonnenschirmchen ist, damit die Sonne den Leuten nicht eines schönen Tages in den Schornstein scheint. Würde mir leid tun. Ich brauche euch nicht leid zu tun. Verschwindet jetzt! Du tust mir auch nicht leid, Schwesterchen. Allenfalls tue ich mir leid. Wie der Garten aussieht, Noah. Schlimm. Ich habe es mir gedacht. Es wird alles verschlammt sein. Die Familie. Na, wie geht's, Tante? Wo sind denn die Sonnenschirmchen? Leo, spazieren gegangen? Leochen, da seid ihr ja wieder. Und? Habt ihr euch auch vertragen? Soweit das Auge reicht. Butterweiche Harmonie. Hat uns gut getan, der Aufenthalt da oben. Das habe ich auch gesagt. Siehst du nur, die jungen Leute müssen nur unter sich sein. Die Sonnenschirmchen. Ich habe gefragt, wo die Sonnenschirmchen sind. Sofort, Leo. Ein Stündchen noch. Ich habe sie an die Luft gehängt. Sie sind ein bisschen feucht geworden. Kinder, der Garten sieht aus. Schlimm. Ja, es ist gut, dass ihr jetzt kommt. Es gibt eine Menge Arbeit. Nicht nur die Sammlung. Einen Teil habe ich schon vorsortiert. Seht ihr, so mache ich das. Ich löse die Etiketten vorsichtig ab. Wir werden sie dann aufziehen und versuchen, die alten Angaben zu entziffern. Sicher, es wird manches zu retten sein. Trotzdem bleibt, wie gesagt, eine Menge Arbeit. Alles muss neu bestimmt und beschriftet werden. Ich habe mir das so vorgestellt. Wir werden die Kartothek modernisieren, vereinfachen, aber trotzdem an der alten regionalen Ordnung festhalten. Ja, verstehe ich richtig, Sie wollen jetzt gleich... Aber nicht doch, das hat noch etwas Zeit. Zuerst der Garten. Wir müssen alle anfassen, dann schaffen wir es. Das ist merkwürdig, Kinder, aber ihr könnt mir glauben, ich spüre eine Kraft, eine Kraft. Ah, du bist schon immer recht kräftig gewesen. Stimmt, mein Junge. Aber nun wieder ganz von unten anfangen und dabei wissen, was zu erreichen ist, verlieren wir keine Zeit. Vielleicht finden wir noch ein paar alte Sachen. Ich gehe schon voraus und lass nicht auf euch warten. Hin! Ja, Papa, sofort. Ihr kommt aber da auch gleich. Nicht wahr, Jutta? Ja, doch. Geh schon. Ich habe gesagt, dass ich komme. Tja, verdammt. Dieser ganze Mist. Deine Kartei für den Mist. Lass das, Leo. Solange er Tintenfässer sammelt, sammelt er keine Ohren. Ist doch harmlos, das Zeugs. Musst nicht auf schlimme Gedanken bringen. Ja, mich bringt er auf schlimme Gedanken, mich. Wenn es nicht so abgeschmackt langweilig wäre und käme das nicht in jedem dritten Theaterstück als ganz besonderer Knalleffekt vor, dann würde ich ihn umbringen, den Alten. Vatermord. Du sagst es, es lohnt sich nicht. Aber irgendetwas muss doch passieren, bevor wir verschwinden. Da, die Uhr. Na, was ist damit? Na, die ist hin und futsch. Die sieht nur noch so aus wie eine Uhr. Sie werden sie sofort wieder reparieren lassen. Ja, warum sollten sie nicht? Wir nehmen sie mit. Los, komm, fass an. Was? Das ganze Möbel? Ich denke, du bist zum Nordpol. Stellt euch das vor. Jutta, pass auf. Ich und der Leo oder Leo und ich, wir beide also am Nordpol und dann diese Uhr. Am Nordpol eine Standuhr stand. Oh Vaterland, oh Vaterland. Wir lauschten mit erfrorenen Ohren. Sie tickten nicht, sie schien erfroren. No, bitte, möblieren wir den Nordpol. Also muss das wirklich sein, Leo. Na, du siehst doch, dass die Uhr hier überflüssig ist. Ja, aber was sollen die Leute denn machen ohne den großen und den kleinen Zeiger und ohne die lebensnotwendigen Minütchen dazwischen? Wollt ihr noch lange debattieren? Jutta, mein Kind... Du verstehst mich sicherlich. Der böse Leo will die Uhr mit allem, was drin ist... Das ist mir gleich. Nehmt sie mit oder lasst sie hier. Auf jeden Fall, haut jetzt ab. Na, also pack schon zu, Kongo. Gut. Aber ich gehe hinten. Nein, nein, mein Freundchen, du als ehemaliger Boxer... Ihr sollt jetzt verschwinden! Na, siehst du, Jutta wird böse. Sie meint auch, ich soll hinten gehen. Von mir aus sägt sie durch. Das wäre es, Leo. Wir sägen sie durch. Na, ich merke schon, du willst nicht. Ich gebe also nach. Durchsägen kommt nicht in Frage. Los, komm, fass an, von mir aus hinten. Man fügt sich schweren Herzens. Entschuldigen Sie die Störung. Aber bevor Sie die Uhr wegtragen oder sie mutwillig zerkleinern und somit zerstören, muss ich die Schäden feststellen. Ich komme von der zuständigen Schadenprüfungsstelle, welchem Amt auch die Organisation Schnelle Hilfe angeschlossen ist. Es gehört zu unseren Pflichten, sofort nach der Katastrophe an Ort und Stelle zu sein. Da sind Sie ja nun an Ort und Stelle. Aber jetzt sagen Sie mal, was haben Sie denn da auf dem Arm? Eine Taube. Hä? Nach Hochwasserkatastrophen pflegen wir eine Taube, nach Großbränden den bekannten Phönix aus der Asche auf unseren Armbinden zu tragen. Gehören Sie auch zu den Bewohnern dieses Hauses? Tja, ich weiß nicht so recht. Antworten Sie mir genau. Sind Sie ortsansässig hier? Nein, die sind zufällig da. Hier im Hause wohnen nur 4 Personen. Eine bin ich, die anderen sind im Garten. Dann kann ich also auf meiner Liste 4 Personen verzeichnen. Tun Sie das, genau 4. Die beiden werden in den nächsten Minuten verschwinden. Na, da hast du es. Durch deine Trödelei werden wir nun zu einem überstürzten Aufbruch gezwungen. Wollen wir mitnehmen? Das Männchen, meine ich. Noch nicht schlecht. Aber dann müsst ihr eine neue Armbinde haben. Für nördliche Regionen. Mit einem Eisheiligen drauf oder sonst was Sinnigem. Also zu viel Umstände. Ja. Lassen wir ihn. Es könnte auch peinlich werden. Nur stell dir vor, wir drei da oben. Und auf einmal kommt der Knirps auf den Gedanken, unsere Schäden feststellen zu wollen. Nur was gehen denen meine Schäden an? Halt! Was ist mit der Uhr? Gehört sie zum Inventar des Hauses? Dürfen Sie darüber verfügen? Haben Sie Vollmachten? Dann regen Sie sich nicht auf. Das ist sozusagen ein Gastgeschenk für die beiden. Wenn wir ein Klavier hätten, bekämen Sie das auch noch mit. Die lieben Musik. Nehmt euch nun endlich die Uhr unter den Arm und haut ab. Ich mache euch sogar die Tür auf. Dann muss ich diesen Abgang notieren. Wie Sie wollen. Leo? Ja, was gibt's noch? Willst du einfach so weggehen? Soll ich etwa weinen? Ach so, du willst, dass ich auf Wiedersehen sage. Auf Wiedersehen. Und wann? Wann? Oh, wenn es wieder mal regnet, so richtig regnet, dann klettern wir wieder aus irgendeiner Kiste. Dann auf Wiedersehen. Moment mal. Kennst du die Geschichte von dem Schnürsenkel, der 8-mal so teuer war wie der Schuh? Hm? Kennst du also nicht? Erzähl ich dir, Jutta. Nicht jetzt, beim nächsten Mal. Ist das alles? Muss ich jetzt immer daran denken, dass unsere Uhr am Nordpol steht? Und dass irgend so ein Schnürsenkel teurer war als der Schuh? Was wollen Sie noch? Wie gesagt, man wollte den Schaden feststellen. Es handelt sich ja offensichtlich nur um Teilschäden. Menschenleben sind hoffentlich keine zu beklagen, wie? Nein, leben alle noch. Dann verschwinden sie schon. Sofort, sofort. Haben Sie einen Wunsch? Ich meine, fehlt etwas? Darf ich Ihnen von unserer bewährten Lektüre hier lassen? Der Mensch und die Katastrophen. Komm doch jetzt, Jutta! Ich komm ja schon. Ob ich einen Wunsch habe, wollen Sie wissen. Warum nicht? Wenn das vorrätig ist... Ich wünsche mir, dass es wieder regnet, bis das Wasser mir über den Kopf geht. Hochwasser. Ein Stück in zwei Akten. Von Günter Grass. Es sprachen Archibald Noah, ein Hausbesitzer, Karl Box. Betty, seine Schwägerin, Annemarie Holz. Jutta, seine Tochter, Johanna von Kotschian. Leo, sein Sohn, Robert Graf. Kongo, Leos Freund, Fritz Albrecht. Hen, Juttas Verlobter, Willi Reichmann. Perle, Ernst Ronnecker. Strich, Alf Tamin. Der Prüfer, Walter Thurau. Komposition, Rolf Unkel. Hörspielbearbeitung, Helmut Heißenbüttel. Regie, Martin Walser. Produktion, Süddeutscher Rundfunk 1957.